dass ich auch eine Frau bin, der es Freude bereitet, einen Mann zu befriedigen. Moment, Moment, warten Sie. Sie können etwas von mir kriegen, das ich noch nicht mal meinem Freund gegeben habe. Sie dürfen mich schenken, wie es Ihnen gefällt. Sie warnen, ich habe eine sehr kurze Zunge und einen ausgeprägten Würgereflex. Kein Apfel in diesem Korb ist faul. Aber was, wenn alles wären? Was meinst du? Gift. Mehr als genug hätten wir da, auch wenn wir es noch gewinnen müssten. Gift. Dass wir sie alle zur selben Zeit ist. Ja, vielleicht auf einer Party. Gift.